Ja, mein Name ist Andreas Kemper. Ich bin Soziologe, ich bin eigentlich Bildungssoziologe. Das heißt, ich komme eigentlich eher aus so einer Forschung zu Bildungsbenachteiligung von Arbeiterkindern, Arbeiterinnenkindern und bin über Thilo Sarrazin dann später auf die AfD gekommen. Also Thilo Sarrazin hat ja behauptet in seinem Buch Deutschland schafft sich ab, dass die Unterschichten, die Arbeiterschicht weniger intelligent ist und dass sie ihre geringere Intelligenz weiter vererben. Und das war so ein Punkt für mich, mich intensiver mit Thilo Sarrazin zu befassen und zu gucken, wo hat er seine Thesen her und wer unterstützt ihn. Als ich mich dann damit befasst habe, so 2009, 2010, bin ich auf verschiedene Netzwerke gestoßen, auf verschiedene Gruppierungen, die sich dann allmählich halt formiert haben, zusammengeschlossen haben zu der AfD, also quasi zu der Sarrazin-Partei, von der damals schon öfters die Rede war. Und ich bin also kein Parteienforscher, ich bin auch kein Politologe und ich werde mich jetzt nicht an Wahlprogrammen abarbeiten, sondern ich gehe als Soziologe vor wie ein Chemiker, der sich halt verschiedene Substanzen anguckt, die sich vermischen und dann irgendwas Komisches ergeben, oder wie ein Biologe, der sich verschiedene Windströmungen anguckt und dann, oder ein Klimatologe, und der dann guckt halt, welche Strömungen bewegen sich wie. Also ich sage das jetzt im Vorhinein, weil letzte Woche hatte ich hier auch in Baden-Württemberg eine Veranstaltung in Bühl und da war halt die Schwester von Bernd Kölmel da, also von dem Landesvorsitzenden, und hat sich halt beschwert, dass ich eben nicht, dass ich die guten Seiten von der AfD nicht dargestellt habe, sondern die schlechten Seiten. Also ich sehe auch meine Aufgabe darin, gerade das kritische an der AfD darzustellen. Ich habe noch einen zweiten Zugang zur AfD, das ist Geschlechterforschung bzw. Forschung zum organisierten Antifeminismus. Da hatte ich auch in den letzten Jahren zwei Publikationen herausgebracht. Das passt jetzt auch sehr gut zur AfD, da gab es die AfD noch nicht, weil die AfD ist meiner Meinung nach auch jetzt die Partei des organisierten Antifeminismus oder ist, wie Sie selber sagen, des Antigenderismus, ne, gegen den Genderwahn. Okay, mit den beiden Zugängen habe ich dann angefangen, mich mit der AfD zu befassen. Ich werde jetzt ungefähr eine Stunde, vielleicht ein bisschen länger, mich mit der AfD befassen. Und das wird vor allem eine Analyse sein darüber, welche verschiedenen Gruppen gibt es und wie haben die sich zusammen entwickelt. Und das mache ich halt anhand von, jetzt nicht anhand von Parteiprogrammen, sondern anhand von Äußerungen von AfD Personen, die halt führend sind in der AfD. Ich denke, ich kann das halt machen, weil die AfD ist installiert worden. Es ist keine Partei, die gewachsen ist, sondern die ist innerhalb kürzester Zeit von einer Handvoll Leuten installiert worden. Und das wird, das klingt ein bisschen verschwörungstheoretisch, aber man kann wirklich gucken, es gibt da verschiedene Planungen. Das hat schon angefangen in den 90er Jahren und hat sich jetzt allmählich zusammengebraut halt zur AfD. Ich fange mal an mit einigen Eckpunkten zur AfD, also ganz banal. Die AfD hatte einen Vorläufer, das war die Wahlalternative 2013. Dahinter steckte die Idee, es ist einfacher, eine Partei zu übernehmen, als eine Partei neu zu gründen. Die Partei, die übernommen werden sollte oder mit der zusammengearbeitet werden sollte, das waren die Freien Wähler, die 2009 als Bundespartei sich formiert haben. Freie Wähler gibt es eigentlich schon seit den 50er Jahren. Die sind ja auch hier in Baden-Württemberg sehr stark. Baden-Württemberg ist allerdings eine Ausnahme, weil die Baden-Württemberger Freien Wähler haben sich geweigert, sich zu einer Bundespartei zusammenzuschließen, weil die gesagt haben, wir sind eigentlich Wahllisten. Aber 2009 haben sich die Freien Wähler unter Aiwanger zu einer Bundespartei zusammengeschlossen und da war Hans-Olaf Henkel, also eine führende Person der AfD, die war schon 2009 beim Bundesparteitag der Freien Wähler und hat denen dann schon seine parteipolitischen Vorstellungen ins Parteiprogramm diktiert. Oder die haben sich das rein diktieren lassen, also sie haben es tatsächlich übernommen. Und die Überlegung war dann 2012, mit den Freien Wählern zusammen in den Bundestag einzuziehen bei den Bundestagswahlen im September 2013. Das hat nicht funktioniert. Es gab einen Testballon, das war die Niedersachsenwahl. Da haben die Freien Wähler nur 1,1% bekommen. Bernd Lucke war da schon auf Platz 3, also Bernd Lucke ist ja halt, gilt ja als der Chef der AfD. Das stimmt nicht so ganz, weil die haben drei Chefs, die haben Konrad Adam, Frau Petri und Bernd Lucke, also drei Leute, die den Vorstand bilden der AfD. Der hat da schon kandidiert auf Platz 3 bei den Freien Wählern für die Wahlalternative 2013, 1,1%. Und die haben sich noch am gleichen Abend hingesetzt und haben gesagt, das funktioniert nicht, wir machen jetzt eine eigene Partei. Auch da waren das nur eine Handvoll Leute. Die haben dann das Wahlprogramm geschrieben, auch eine Handvoll Leute. Und beim konstituierenden Bundesparteitag im April 2013 wurde dann auch das Parteiprogramm durchgewunken. Also es gab keine Möglichkeit, das zu diskutieren. Es wurde von oben nach unten delegiert und es wurde gesagt, wenn ihr das kritisieren wollt, könnt ihr das gerne machen, aber wir nehmen keine Änderungen an. Entweder ihr akzeptiert das oder ihr akzeptiert es nicht. Und wenn ihr es nicht akzeptiert, müssen wir gar nicht erst antreten. Also so wurde halt die Partei gegründet. Bei den Bundestagswahlen hätten sie es auch fast geschafft. 4,7% haben sie da bekommen. Ich denke halt, wenn die Bild-Zeitung da damals nicht gegen die AfD gearbeitet hat, einerseits Thilo Sarrazin aufgebaut, dessen Ideologie quasi auch in der AfD wiederzufinden ist. Aber sie kämpft die AfD von Anfang an. Also zuerst haben sie die ganz radikal ignoriert und seither bekämpfen die AfD. So, anders als die Welt, die auch zum Springer Verlag gehört. Die Welt hat von Anfang an die AfD unterstützt, hat ständig über die AfD geschrieben, hat sie quasi auch groß geschrieben. Aber die Bild-Zeitung, ebenfalls Springer Verlag, bekämpft die AfD. Wenn die Bild-Zeitung damals auch nur neutral berichtet hätte über die AfD, dann hätten wir wahrscheinlich auch die letzten 0,3% bekommen und wären eingezogen im Bundestag. Bei den Europawahlen haben sie dann schon 7% bekommen. Das heißt, es sind 7 Kandidaten eingezogen ins Europäische Parlament. Hier aus Baden-Württemberg der Parteichef, Landesparteichef Bernd Kölmel. Der ist auch auf Platz 3 nominiert worden bei den Nominierungswahlen der AfD, das heißt, der baden-württembergische Landesverband war damals noch ein Herz und eine Seele und die haben den dann so hoch gehievt, dass er auf Platz 3 dann ins Europäische Parlament eingezogen ist. Das ist inzwischen auch wieder anders. Der baden-württembergische Landesverband ist jetzt auch sehr zerstritten. Das heißt, wenn jetzt Nominierungswahlen wären, würde der nicht unter die ersten 20 kommen. Dann noch wichtig die Landtagswahlen, die waren jetzt im Sommer 2014 erst in Sachsen. Da hat Frauke Petri quasi ein sensationelles Ergebnis erzielt von 10%. Und auf dieser Welle mit den 10%, das konnte dann auch in Thüringen und Brandenburg, wo ein bisschen später die Landtagswahlen waren, konnten die halt auch mit 10 bzw. sogar mit 12% in die Landtage einziehen. Noch kurz eine Zahl, die AfD hat jetzt 20.000 Mitglieder. Am stärksten ist sie in Nordrhein-Westfalen mit 4.000 Mitgliedern. Baden-Württemberg ist auch nicht so schlecht. Da ist auch einer der stärksten Landesverbände. Wo ich jetzt bei den Eckpunkten bin, zusammengesetzt, also das Milieu der Leute, die die AfD aufgebaut haben, die also vor Ort die AfD aufgebaut haben, das sind vor allem Männer, gut betuchte Männer, die haben fast alle Abitur, viele von denen haben studiert, die haben Geld. Deutsch, Mittelschicht, Familienväter, das sind so die Leute, die die AfD gegründet haben. Bei den Wählern sieht es anders aus. Das sind vor allen Dingen dann Arbeiterschicht, also nicht so sehr Arbeitslose, aber schon Arbeiterschicht. Das ist eine der größten Wählerschichten bei der AfD. Auch männlich, das passt. Also da sind viele Männer, die die AfD wählen und es sind auch viele männliche Parteimitglieder. Im Osten sind die halt stärker als im Westen. Und was auch anders ist, die Parteimitglieder sind eher ein bisschen älter, aber die Leute, die die AfD gewählt haben, das sind eher jüngere. Also selbst bei der Gewerkschaftsjugend, also haben 10% würden die AfD wählen. Soviel zu den Eckdaten, jetzt der Entstehungsprozess. Ich verorte den halt, ich denke halt, die AfD konnte so stark werden aufgrund der Krise. Das ist halt hier in Deutschland so, das ist auch in anderen europäischen Staaten so, vor allen Dingen in den Staaten, die halt nicht direkt schon von der Krise betroffen sind. Also in Portugal, Italien, Spanien, da sind momentan keine starken rechten Parteien. Hingegen in Großbritannien, Niederlande, Skandinavien, Frankreich und Deutschland, da sind jetzt plötzlich diese ganzen rechten Parteien so stark geworden. Also es gibt auch Ausnahmen, also Ungarn, Griechenland, die haben auch starke Parteien, rechte Parteien, aber vor allen Dingen in den eher reicheren europäischen Staaten sind die Parteien entstanden. Das passt wiederum zu dem, dass eben auch die Leute, die die AfD gegründet haben, eben auch keine Krisenverlierer sind, sondern es sind ja auch eher gut Betuchte. Ich nenne die Gruppierungen, die die AfD gegründet haben, privilegierte, ungleichzeitige Klassenfraktionen. Privilegiert ist klar, ne? Also bevorteilt. Ungleichzeitig, da muss ich was zu sagen, das ist ein Begriff von Ernst Bloch, von einem Philosophen, marxistischen Philosophen, der sagt, wir leben halt im Kapitalismus und Kapitalismus ist dadurch gekennzeichnet, dass es zwei starke, widersprüchliche Klassen gibt, nämlich Bourgeoisie, also Kapitalisten auf der einen Seite und Arbeitnehmer, Arbeiter, Arbeiterinnen auf der anderen Seite. Die sind halt widersprüchlich, aber das sind nicht die einzigen Klassen. Es gibt halt noch Klassen aus älteren Zeiten, die immer noch da sind. Ne? Und die AfD setzt sich vor allen Dingen aus diesen Klassen zusammen, die eben nicht den Widerspruch darstellen zwischen Kapital und Arbeit, sondern die halt eher ungleichzeitig sind. Das sind zum einen Familienunternehmen. Das sind natürlich schon Unternehmen, das sind Kapitalisten, aber die kennzeichnen sich eben dadurch, dass die Familie da wichtig ist. Das sind jetzt, das darf man sich nicht vorstellen, also als kleine Klitschen, wo dann der Sohn hinter der Theke steht und die Tochter Regale einräumt, sondern mit den Familienunternehmen meine ich sehr große Familienunternehmen, August von Fink und Müllermilch, also die größeren Familienunternehmen. Die Ideologie dieser Familienunternehmen, die wird vor allem hier, Freiburg ist da wichtig, mit Hayek, Friedrich August von Hayek, der hier in Freiburg gelehrt hat, das nennt sich auch Freiburger Schule, das sind halt, ist ein sehr wirtschaftsradikaler Theoretiker, die wollen den Staat möglichst weit wegdrängen, also der Staat soll nur noch so eine Nachtwächterfunktion haben, soll nur noch Eigentum schützen, verkürzt gesagt, und alles andere soll der Markt regeln. Also die ganzen VWL-Professoren, die jetzt Volkswirtschaftsprofessoren, die in die AfD eingezogen sind, die vertreten extrem neoliberale Positionen, wie zum Beispiel Bernd Lucke. Oder auch Unternehmensvertreter wie Henkel. Es gibt jetzt noch einen zweiten AfDler, der ebenso wie Henkel ehemaliger Vorsitzender ist vom Bundesverband der Deutschen Industrie. Und der ebenso wie Henkel damals rausgedrängt wurde von seinem Vorstandsposten, weil die zu radikale Positionen vertreten haben. Also die Unternehmer waren gar nicht so damit einverstanden, dass da so Scharfmacher sitzen wie Henkel und Weiß. Ja, das sind halt schon Unternehmensvertreter, aber die das Ganze nochmal mehr verschärfen wollen. Und zwar so verschärfen wollen, dass der soziale Friede gestört ist, woran den Unternehmern gar nicht unbedingt zu belegen ist. Dann gibt es aristokratische Netzwerke, das ist klar, die sind ungleichzeitig, die kommen aus dem Mittelalter eigentlich und Feudalismus, die haben hier eigentlich gar nichts mehr zu suchen und ich habe mich auch gewundert, wie stark die noch sind und dass sie immer noch ständig heiraten, also die Beatrix von Storch heiratet natürlich nicht irgendeinen Bürgerlichen, sondern die hat dann, ist ursprünglich Beatrix Herzogin von Oldenburg, hat dann Sven von Storch geheiratet, aber das ist dann noch gang und gäbe. Es gibt tatsächlich noch diese elitären Adelskreise, die noch untereinander heiraten, die sich auch die Monarchie zurückwünschen, die so ein sehr problematisches Verhältnis haben zur Demokratie und auch gleichzeitig mit so einem rechten Klerus verbunden sind und auch eine Ideologie vertreten, die zumindest also geschlechterpolitisch sehr rückschrittlich ist. Und es gibt halt das Kleinbürgertum. Dieses Kleinbürgertum, das ist immer schon ein bisschen weiter rechts. Das sind halt so Beamte, Angestellte, aber auch kleinere Unternehmer. Die sind von immer schon weiter rechts aufgestellt gewesen. Und die bilden eigentlich auch immer die Basis für rechtspopulistische Parteien. Also wie die Republikaner oder die Freiheit und so weiter. Und diese drei Klassenfraktionen, die haben sich jetzt zusammengefunden in der AfD. Das sind dann gleichzeitig auch Sollbruchstellen, weil zum Beispiel in der Frage der Westbindung, ne, also wie verhalten wir uns jetzt zu Sanktionen gegenüber Putin, gegenüber Russland, da ist das Kleinbürgertum eher Putin-freundlich eingestellt, während die Unternehmensvertreter halt eher für die Westbindung sind. Oder auch Freihandelsabkommen. Also da ist jetzt gerade auch ein Artikel im Spiegel von dem Henkel, der halt sagt, wir müssen für die Westbindung sein und wir müssen halt für das Freihandelsabkommen sein. Und er stellt sich damit ganz eindeutig gegen einen Parteibeschluss, Partei hat beschlossen, keine Sanktionen gegen Russland und kein Freihandelsabkommen. Das sind dann halt eher das Kleinbürgertum. Und Henkel als Unternehmensvertreter steht dem diametral gegenüber und das könnte halt noch so richtig knallen. Aber mal sehen. Gut, ich sehe so drei Phasen der Entstehung der AfD. Ich habe ja gesagt, die ist installiert worden. Es gibt aber trotzdem Gruppen, die sich zusammengeschlossen haben, die nach und nach dann zusammengekommen sind. Also die haben sich erst konsolidiert. In der ersten Phase, die habe ich konservative Revolte genannt, das fing so um 2000 an. Dann 2009, das war dann gegen Merkel gewandt. Linkstrend stoppen habe ich das überschrieben. Es gibt eine Aktion Linkstrend stoppen, das ist von konservativen CDUlern gegründet, CDUlerinnen gegründet, die damals schon gesagt haben, es wäre gar nicht schlecht, wenn es rechts von der CDU eine neue Partei gibt, weil dann die CDU gezwungen ist, sich auch nach rechts zu öffnen. Und die wollen halt Merkel weghaben, weil die sagen, Merkel ist gar nicht mehr konservativ. Und dann eben die letzte Phase, die konkrete Gründung der AfD. Ich fange mal an mit der ersten Phase, konservative Revolte. Ich habe die noch ein bisschen weiter vorher verortet, nämlich 1997. Da war Roman Herzog Bundespräsident und Roman Herzog war so einer der ersten Bundespräsidenten, die so eine präsidiale Rede gehalten haben. Und diese präsidiale Rede, das war die sogenannte Ruck-Rede. Es muss ein Ruck durch Deutschland gehen und damit war gemeint, wir müssen uns mehr anstrengen, wir müssen die Gürtel enger schnallen, wir sollten nicht so viel rummeckern und wir brauchen halt einschneidende Reformen, dann geht es auch wieder mit Deutschland bergauf. Das war 1997. So richtig los ging diese Verbalrhetorik der konservativen Revolte mit Baring, an Arnulf Baring, ein konservativer Journalist. Der hat 2002 einen Artikel geschrieben, Bürger auf die Barrikaden. Das ging dann halt gegen SPD, Grüne und Gewerkschaften, wo er meinte, wir Konservativen, wir müssen jetzt auch auf die Barrikaden gehen, wir brauchen jetzt eine APO, wir brauchen halt einen Widerstand von rechts gegen die Übermacht der Linken. So, und als dann 2003 zum zweiten Mal nacheinander Rot-Grün gewählt wurde und die Linken noch dazu gewonnen haben, haben die Konservativen Panik bekommen und haben angefangen, nicht nur verbal-rhetorisch zu bleiben, sondern die haben tatsächlich auch Initiativen gegründet, also rechte Bürgerinitiativen. In dem Rahmen passt auch noch Sloterdijk, 2009 hat der einen Artikel geschrieben, wie ist denn das noch, Manifest, also das war ein Manifest, wo er auch dazu aufgerufen hat, dass es einen Aufstand geben soll, einen fiskalischen Bürgerkrieg. Der fiskalische Bürgerkrieg sollte zwischen der gebenden Hand und der nehmenden Hand, der schmarotzenden Hand geführt werden. Die schmarotzende Hand repräsentiert durch die Partei Die Linke und die gebende Hand repräsentiert durch die Partei FDP, also heute würde ich wahrscheinlich sagen AfD. Sloterdijk ist nicht Mitglied in der AfD, der ist Professor in Karlsruhe, aber sein Assistent ist halt stellvertretender Landesvorsitzender der AfD in Baden-Württemberg. Jong heißt der, Marc Jong. Das ist sein Assistent, der arbeitet halt auch immer zusammen mit Sloterdijk, macht mit ihm zusammen Seminare. Und Marc Jong hat auch ein Manifest geschrieben, Manifest der AfD, wo das sehr deutlich ist, dass es halt Anleihen hat aus der Weimarer Republik und zwar von den Jungkonservativen, die damals auch antidemokratisch aufgestellt waren. In dem Manifest von Jong heißt es, die AfD muss liberal sein und konservativ sein. Liberal sein heißt heute mitunter aber auch reaktionär sein. Also der kennzeichnet sich selber als reaktionär oder fordert, dass die AfD reaktionär sein soll. Und auch das passt wieder gut zu den Jungkonservativen, weil die damals auch von sich selber als Reaktionäre gesprochen haben. Die haben dieses Schimpfwort reaktionär damals für sich selber angenommen. Das sind so diese, diese Rhetorik, Revolutionsrhetorik. Es blieb, wie gesagt, nicht dabei, dass nur diese Rhetorik angewandt wurde, sondern es wurden auch Konvente gegründet. Zum Beispiel der Konvent für Deutschland, den hat Hans-Ulla Fernkel zusammengegründet mit Roman Herzog. Und die Idee war, dass altgediente Politiker zusammengeschlossen werden in diesem Konvent, die dann dafür kämpfen, dass es demokratische Änderungen gibt in Deutschland. Dass der Bundespräsident zum Beispiel direkt gewählt werden soll, wenn er direkt gewählt werden soll, dann muss sich das auch lohnen. Das heißt, der muss auch mehr Machtbefugnis haben, der muss das Parlament schneller auflösen können, der muss Gesetze schneller ablehnen können. Und Henkel fordert da eine ganze Reihe von solchen demokratischen Änderungen. Der sagt auch, auf Landesebene müssen die Landesminister direkt gewählt werden. Die müssen dann auch unabhängig sein von den Parteien. Und die Parteienstiftungen müssen komplett abgeschafft werden. Rosa-Luxemburg-Stiftung bis Konrad-Adenauer-Stiftung müssen alle weg. Und auch die Parteien dürfen auch nicht mehr mitreden bei irgendwelchen juristischen Entscheidungen. Also der Parteienstaat soll massiv zurückgedrängt werden. Das ist halt eine Forderung von Henkel mit dem Hintergedanken, dass es eben einschneidende Reformen braucht in Deutschland. Reformen im Sinne von Sozialabbau einerseits und Steuererleichterung andererseits für die Reichen. Und diese massiven Reformen sind nur möglich, wenn wir halt vorher das demokratische System entsprechend ändern. Das ist halt die Überlegung dabei. 2003 wurde auch der Bürgerkonvent gegründet. Das ist halt auch so ein, ja, von Neoliberalen gegründete Initiative. Die gehört jetzt zur Zivilen Koalition. Die Zivile Koalition ist von Beatrix von Storch, die ich gerade schon mal aufgelistet habe, eine ehemals Adlige, die werde ich da noch drauf zu sprechen kommen. Ich kürze das jetzt ein bisschen ab, ich gehe da gleich nochmal drauf ein. Wichtig noch, 2005 war auch der Hamburger Appell, ein Appell von den neoliberalen Wirtschaftsprofessoren, von denen jetzt einige Führungspositionen haben in der AfD und die auch die AfD als erstes mit aufgebaut haben und überall die Landeschefs gestellt haben. Dann die Aktion Linksrandschatten 2009, hatte ich ja schon gesagt, 2009 ist Henkel schon auf die Freien Wähler zugegangen, um da einen ersten Startversuch zu machen. 2009 war auch das Jahr, wo Sarrazin zum ersten Mal von sich reden gemacht hat, noch nicht mit Deutschland schafft sich ab, das war 2010, aber mit seinem Interview im Lettre, wo er meinte, das Problem der Unterschicht muss sich auswachsen und er hatte da dann schon die ganzen eugenischen Forderungen. Und achso, bei 2009 wurde dann auch ganz viel gemunkelt, kriegen wir jetzt die Sarrazin-Partei, eine Partei ähnlich wie die Wilders-Partei in Holland oder FPÖ oder Front National, weil in Deutschland fehlte halt diese rechte Partei, die erfolgreich ist, während die in anderen europäischen Ländern schon längst weit über 10% waren. Da ist aber nichts passiert. Ne? Also da sind die ganzen, es hat sich schon so ein Milieu abgezeichnet, was eigentlich schon sich hätte formieren können zu einer Partei, aber es fehlte noch so der Führer oder der ausschlaggebende Moment. Also die Buchveröffentlichung von Sarrazin hat nicht gereicht. Das wurde dann anders mit der Auseinandersetzung um den europäischen Stabilitätsmechanismus, also Wirtschaftskrise, wo dann die Bundesregierung und auf europäischer Ebene der europäische Stabilitätsmechanismus beschlossen wurde mit der sogenannten Griechenlandhilfe. Und das hat dazu geführt, dass es zwischen den Kapitalfraktionen eine Spaltung gegeben hat. Es gab auf der einen Seite den Bundesverband der deutschen Industrie mit weit über 10.000 Mitgliedern, der größte Industrieverband und der mächtigste Industrieverband. Die haben quasi den ESM auch gefordert, den europäischen Stabilitätsmechanismus, der dann umgesetzt wurde von Merkel, Schäuble und FDP. Also CDU, CSU, FDP war für den BDI, für BDI natürlich auch, für den ESM und der Bund der deutschen Industrie ebenfalls. Aber die Verbände der Familienunternehmer, wie Stiftung Familienunternehmen oder die Familienunternehmer, der Jugendverband der deutschen Familienunternehmer, die fanden das gar nicht so lustig, die waren dagegen. Die wollten nicht, dass diese Griechenlandhilfe umgesetzt wird, sondern die wollten, dass Griechenland rausgeht aus dem Euro und haben dann an Merkel böse Briefe geschrieben und die verschiedenen Verbände der Unternehmer, die sind sich auch quasi an die Gurgel gegangen. Also die haben richtig, hatten richtig Streit. Und ich denke, das war halt der Hintergrund für die ganzen Volkswirtschaftsprofessoren, dass die dann gesagt haben, wir können jetzt eine Partei gründen, weil die Familienunternehmen, die Verbände der Familienunternehmen haben keine parlamentarische Vertretung. Die FDP nicht, die CDU nicht, die CSU nicht, SPD und Grüne und Linke schon mal gar nicht. Das ist quasi ein Vakuum. Und in dieses Vakuum ist dann Lucke mit seinem Plenum der Ökonomen reingegangen, mit Unterstützung halt von diesen aristokratischen Netzwerken und Zivile Koalition und eben mit Unterstützung von den ganzen Rechtspopulisten, die halt in Parteien wie die Freiheit schon vorher versucht haben, so eine Sarrazin-Partei zu gründen. Also das ist halt der Unterschied zu Pro Köln oder zu Die Freiheit oder zu den Republikanern. Es ist jetzt erstmalig halt tatsächlich eine Kapitalfraktion, die hinter dieser Partei steht, zumindest potenziell hinter dieser Partei steht. In den letzten Monaten ist auch rausgekommen, dass es schon einige Unterstützer gibt, zum Beispiel Hans Wall. Hans Wall begegnet euch eigentlich ständig, wenn ihr euch mal umguckt, das nächste Mal, wenn ihr Bus fahrt. Das ist jede Bushaltestelle und jede Litfaßsäule gehört zur Wall AG. Hans Wall ist nicht mehr in der Wall AG, der hat sich halt auszahlen lassen, aber der hat letztens für ein Kunstprojekt mal eben 20 Millionen Euro aus seiner Tasche gezahlt. Das heißt, der kann ohne Probleme die AfD allein durchfüttern, wenn er will. Anderer, August von Fink, der auch schon den Bund Freier Bürger finanziert hat oder Bürgerkonvent, wo er damals Millionen reingesteckt hat, die Mövenpick-Affäre, da steckt August von Fink dahinter. Und also das ist halt ein Unterschied zum Beispiel zur NPD, oder die halt einen Millionär irgendwie in ihren Reihen hat. Also hier sind es potenziell Verbände von Milliardären, die hinter der AfD stecken können. Gut, dann die Gründung der AfD, bin ich ja gerade schon drauf eingegangen. September 2012, Wahlalternative 2013 und dann die Alternative für Deutschland. Gut, das sind die drei Phasen der Entstehung. Kommen jetzt nochmal konkreter darauf zu sprechen mit den ungleichzeitigen Klassenfraktionen. Zunächst die Familienunternehmer und Neoliberale. Da sind Namen wie Hans-Olaf Henkel, Konrad Adam, konservativer Journalist, und Bernd Lucke, Volkswirtschaftsprofessor aus Hamburg. Ich hatte ja gesagt, mit der Ruck-Rede Roman Herzogs, das kann man so als den Anfang quasi deuten. Also Roman Herzog hat letztens auch irgendwann eine Aussage gemacht, man sollte die AfD nicht verteufeln. So, also die stehen quasi hinter den Ideen der AfD. Es gab ein Sammelband zu der Ruck-Rede und in dem Sammelband, Stimmen gegen den Stillstand von 97, war der erste Artikel von Konrad Adam, der jetzt die AfD mit gegründet hat und der einer der Sprecher der AfD ist. Der Artikel hieß, wenn man mich lässt, vom notwendigen Rückbau der Sozialpolitik. Und also das verfolgt Konrad Adam seit 97. Wenn man mich lässt. Also jetzt, damals war er noch Journalist, jetzt ist er Politiker, jetzt muss er sich ein bisschen gewählter ausdrücken oder verschleierter ausdrücken. Und im gleichen Band dann eben Hans-Olaf Henkel für eine Reform des politischen Systems. Diese beiden Ideen, das sind eben die beiden Ideen, die kolportiert, die halt verfolgt werden von diesen neoliberalen Flügeln. Ne? Einerseits Reform der politischen Entscheidungsstruktur, um dann im zweiten Schritt den notwendigen Rückbau der Sozialpolitik. 2003 wurde dann der Konvent für Deutschland gegründet, also ich wiederhole jetzt ein bisschen, aber prägt sich das noch ein bisschen besser ein, von Henkel und Herzog. Die haben dann auch ein Sammelband rausgebracht mit dem Schwerpunkt Mut zum produktiven Unterschied. Ja, also Mut zu ist eine Erkennungsphrase für rechtskonservative Positionen. Das ist jetzt nicht von mir, diese Feststellung, sondern die wurde in den 90er Jahren, hat das schon mal jemand geschrieben, Mut zu ist halt eine Erkennungsphase der Rechten. Es gab von den Republikanern schon ein Plakat in den 90er Jahren, das hieß Mut zu Deutschland. So, es gab Ende der 70er Jahre einen konservativen Erziehungskongress, der hieß Mut zur Erziehung. Und die zentralen Wahlkampfslogan der AfD waren eben Mut zu Deutschland und Mut zur Wahrheit. Also Mut zu ist dieses so ein Erkennungsmerkmal. Der Konvent für Deutschland steht für eine politische Orientierung, die man Bonapartismus nennen kann. Das ist von Bonaparte abgeleitet. Das heißt so viel wie, dass ich eben an eine bestimmte Volksschicht selbst den Führer wählt. Also unter Ausschluss von Parteien, also die Basis wählt direkt den Führer. Also eine Form von Direktdemokratie, wo halt Parteien ausgeschlossen sind. Also genau das wird halt angestrebt, sukzessive, also natürlich sagt Henkel nicht, wir müssen jetzt das parlamentarische System abschaffen, aber sukzessive und zwar von allen Seiten wird halt versucht, das so zu drehen, dass eben Parteien weniger Einfluss haben. Das Parteiensystem ist in Deutschland übrigens so stark, weil die Deutschen halt Schwierigkeiten damit hatten mit Führerpositionen. Deswegen haben die Alliierten damals nach dem Zweiten Weltkrieg ein sehr starkes Parteiensystem aufgebaut. Und darauf geht Henkel auch direkt ein und sagt, ja, heute ist es, erstens haben wir uns nicht selber das Parteiensystem, haben wir uns das nicht selber ausgesucht. Es war keine Selbstbestimmung. Zweitens ist Deutschland ja nicht mehr gefährdet vom Faschismus. Das heißt, wir brauchen gar nicht mehr jetzt eine Sicherheitsmaßnahme wie so ein starkes Parteiensystem. Und drittens erfordert halt die Globalisierung, dass wir mehr direkt einen schlankeren Staat haben mit mehr direkten Volkführerstrukturen. Der Hamburger Appell von Bernd Lucke, das war nach Hartz IV, also nach dem schärfsten sozialen Einschnitt, den wir in der deutschen Geschichte je hatten, sind halt einige Volkswirtschaftler hingegangen, aus, großteils hier aus der Hayek-Schule, die gesagt haben, das reicht nicht, wir müssen halt noch sehr viel mehr uns anstrengen, wir müssen noch sehr viel mehr Sozialabbau betreiben. Und der Hamburger Appell, da heißt es dann, die unangenehme Wahrheit besteht deshalb darin, also Originalzitat, die unangenehme Wahrheit besteht deshalb darin, dass eine Verbesserung der Arbeitsmarktlage nur durch eine niedrigere Entlohnung der ohnehin schon gering verdienen, also durch eine verstärkte Lohnspreizung möglich sein wird. Eine Abfederung dieser Entwicklung ist durch verlängerte Arbeitszeiten, verminderten Urlaubsanspruch oder höhere Leistungsbereitschaft möglich. Das ist jetzt nicht nur von Bernd Lucke, der hat das initiiert, mit zwei anderen Volkswirtschaftsprofessoren aus Hamburg, sondern das wurde von 140 Volkswirtschaftsprofessoren unterzeichnet, von denen mindestens sieben, jetzt bei der AfD Funktionsposten haben, also Landesvorsitzende oder im wissenschaftlichen Beirat oder wie Bernd Lucke selber eben Parteichef. Das geht dann weiter. Eine Kompensation der Geringverdienenden durch den Sozialstaat ist in gewissem Umfang möglich, aber dafür muss die Sozialpolitik von Lohnersatzleistungen zu Lohnzuschüssen wechseln. Das deutsche System der Lohnersatzleistung von der Sozialhilfe über das Arbeitslosengeld bis zur subventionierten Frührente erzeugt Lohnansprüche, die der Markt nicht mehr befriedigen kann. Das heißt, um umsetzen zu können, dass die Geringverdienenden weniger verdienen, muss die Sozialhilfe komplett abgeschafft werden. Also nicht nur Arbeitslosengeld, sondern auch subventionierte Frührente. Also alles, was irgendwie abfedert, muss weg. Weil erst dann, wenn Arbeitslose kein Geld mehr kriegen, erst dann ist gewährleistet, dass diejenigen, die wenig Geld verdienen, noch sehr viel weniger verdienen werden. Das hat eine innere Logik. Und das soll dann halt nur noch Lohnzuschüsse geben. Also das ist halt eine Position von Bernd Lucke. Und ich denke, dass er immer noch sowas verfolgt. Also ein Vorstoß von ihm war letztens auch, dass er gesagt hat, dass Sozialhilfe soll nur noch an die Menschen ausgezahlt werden, die vorher in erheblichem Maße Steuern gezahlt haben. Also ein Zahnarzt, der halt, wenn er dann Steuern gezahlt haben sollte, dann hat er danach ein Recht, Sozialhilfe zu bekommen. Weil ja auch viele Zahnärzte Sozialhilfe beantragen. Aber wenn dann jemand aus der Hauptschule kommt und keinen Job gefunden hat, Jugendarbeitslosigkeit, dann hat er eben kein Recht auf Sozialhilfe, weil er hat ja vorher auch nicht Steuern eingezahlt. Es geht ja auch um Geben und Nehmen. Ne? Das wäre ja unfair, wenn er dann Lohnansprüche stellt. Das ist halt eine aktuelle Forderung gewesen von Bernd Lucke. Die wurde nicht jetzt ins Parteiprogramm übernommen oder in die Leitlinien übernommen, sondern das wurde dann auf Ausländer beschränkt. Also Ausländer, Ausländerinnen sollen halt vorher in erheblichem Maße Steuern gezahlt haben, bevor die ein Recht haben auf Sozialhilfe. Dann Konrad Adam, der hat dann 2006, wie gesagt, Weltjournalist, der hatte dann eine Kolumne in der Welt, der hat 2006, also ein Jahr nach dem Hamburger Appell, quasi ähnliche Positionen vertreten. Warum soll ich für sie bezahlen, war ein Artikel, wo er so eine Rechnung aufmacht, 38 Millionen Erwerbstätigen, stehen rund 20 Millionen Rentner und Pensionäre, 8 Millionen Behinderte, 6 oder 7 Millionen Arbeitslose und 2 Millionen Studenten gegenüber. Leute, die es als ihr gottgewolltes Recht betrachten, von dem zu leben, was andere für sie aufbringen müssen. Und das ist halt diese Rechnung auch von dem Sloterdijk, ne? Es gibt eben die gebende Hand, es gibt eine nehmende Hand und da ist eben der Konrad Adam nicht mehr zu bereichert, für die anderen zu bezahlen. Sie sollen selber für sich arbeiten. Er hat dann aber auch schon eine Idee, wie das geändert werden kann. Und da ist er quasi konform mit Henkel, der ja auch sagt, wir brauchen erst eine Reform der politischen Entscheidungsstruktur. Erst muss die Demokratie geändert werden. Dann können wir halt zum Sozialabbau schreiten. Er hat dann im gleichen Jahr einen Artikel geschrieben, Konrad Adam, am 16.10.2006, auch in der Welt, wer soll wählen? Und da gibt es eine Vorgeschichte, die hat auch wieder mit Hayek zu tun, hier aus Freiburg. Hayek hatte in den 50er, 60er Jahren, so sein, da war er am bekanntesten, da hat er ein Buch, hat er auch sein Hauptwerk geschrieben, und Hayek hat in seinem Hauptwerk die These vertreten, man kann so argumentieren, dass die Menschen, die Geld vom Staat erhalten, nicht auch noch wählen sollen dürfen. Weil wenn Leute, die halt Geld vom Staat erhalten, irgendwann die Mehrheit sein sollten, ja, dann könnten sie sich ja mit Kraft ihrer Mehrheit immer mehr Geld auszahlen und dann wäre es irgendwann, wird alles zusammenbrechen. Und deswegen könnte halt präventiv den Leuten, die Geld vom Staat erhalten, schon mal das Wahlrecht entzogen werden. So könnte man argumentieren. Das hat dann André Lichtschlag in der Welt halt übernommen, 2006 auch, wenige Wochen vor dem Artikel von Konrad Adam. André Lichtschlag, der gibt eigentümlich frei heraus, eine hayekanische, rechtslibertäre, marktlibertäre Zeitschrift. Der hat übrigens auch, ich weiß nicht, ob ihr Akif Pirinci kennt, der hat das Buch von Akif Pirinci verlegt, Deutschland von Sinn. Also Akif Pirinci hat der Sarrazin für noch dümmere. So der, das ist halt verlegt von dem Lichtschlag. Und Konrad Adam hat auch bei Lichtschlag mitgeschrieben, in Eigentümlich frei, der hat auch Artikel veröffentlicht. Und der Artikel, so ein Lichtschlag hat einen Artikel geschrieben in der Welt, entzieht den Netto-Staatsempfängern das Wahlrecht. Netto-Staatsempfänger sind die Menschen, die netto, also unterm Strich, mehr Geld vom Staat erhalten, als sie einzahlen. Also wir zahlen ja alle ein beim Staat, sobald wir das kaufen, zahlen wir Steuern. Also die Menschen, die mehr Geld vom Staat erhalten, als sie einzahlen, die sollen halt, denen soll das Wahlrecht entzogen werden. Und der hat gesagt, man kann halt nicht mehr so argumentieren wie Hayek damals, sondern man muss heute so argumentieren. Die Globalisierung macht es erforderlich, dass man eben den Menschen, die Geld vom Staat erhalten, das Wahlrecht entzieht. Der Artikel wurde so ein bisschen belächelt oder hat für Stirnrunzeln gesorgt. Die Leute haben sich überlegt, ja, wie meint er das? Ne? Er kann das ja nicht ernst meinen. Also, und dann ist Konrad Adam eingesprungen, ist in die Bresche gesprungen für den André Lichtschlag mit seinem Artikel Wer soll wählen? Und hat halt das sich historisch angeguckt. Und meinte dann, das Wahlrecht in Deutschland war immer gekoppelt am Besitz. Also erst in jüngster Zeit ist das Wahlrecht nicht mehr an Besitz gekoppelt. In jüngster Zeit ist das Wahlrecht eben allgemein, da kann jeder wählen. Und es fängt halt an. Nur der Besitz schien eine Garantie dafür zu bieten, dass man vom Wahlrecht verantwortlich Gebrauch machte. Also wer Besitz hat, der weiß, was Verantwortung ist. Und wer Verantwortung ist, der weiß auch, der wählt auch verantwortlich. Wer keinen Besitz hat, der weiß ja gar nicht, was Verantwortung ist. Und der kann ja auch gar nicht verantwortlich wählen. Das ist halt die Logik. Es geht dann weiter. Erst später mit dem Aufkommen der industriellen Revolution und seiner hässlichsten Folge der Massenarbeitslosigkeit ist die Fähigkeit, aus seinem eigenen Vermögen für sich und die Seinen zu sorgen, als Voraussetzung für das Wahlrecht entfallen. Das heißt, das allgemeine Wahlrecht wurde eingeführt. Ob es ein Fortschritt war, kann man mit Blick auf die Schwierigkeiten, die der deutschen Politik aus ihrer Unfähigkeit erwachsen sind, sich aus der Fixierung auf unproduktive Haushaltstitel wie Rente, Pflege, Schuldendienst und Arbeitslosigkeit zu befreien, mit einigen Recht bezweifeln. Denn das Übergewicht der Passiven lähmt auf die Dauer auch die Aktiven und zerstört den Willen zur Zukunft, indem es die Kräfte des Landes zur Finanzierung von Vergangenheiten einspannt und verbraucht. Also Konrad Adam schreibt hier wortwörtlich, das allgemeine Wahlrecht ist kein Fortschritt, weil das allgemeine Wahlrecht dazu führt, dass die Passiven die Aktiven lähmen. Also kann man nicht viel deuten. Also das ist, steht da schwarz auf weiß. Und der gehört eben tatsächlich auch zu dieser Fraktion von dem Lichtschlag. Und Lichtschlag hat vor kurzem noch ein Eigentümlich frei, ja, 2012 hat er da eine Schwerpunktausgabe gemacht zur Demokratie, wo er die Parole ausgegeben hat, Freiheit statt Demokratie. Ja, wo die CDU sagt, Freiheit statt Sozialismus, sind eben diese Leute, die Hayekaner, gehen einen Schritt weiter und sagen, Freiheit statt Demokratie, weil Freiheit und Demokratie sind Widersprüche. Man kann nicht beides haben und die sind eben freiheitsliebend, deswegen gegen Demokratie. Es gibt auch Es gibt auch Monarchisten in dieser Szene, die halt sagen, wir brauchen halt eine Monarchie, um halt eine freie Wirtschaft durchzusetzen. Also das passt da sehr gut zusammen. Gut, das sind die Familienunternehmer, oder nicht Familienunternehmer, das sind halt die neoliberalen Vertreter, die auch bei den Familienunternehmen, zum Beispiel Müllermilch, gehört auch, der hat auch so ein Hayek-Institut aufgemacht, Müllermilch, Theobald Müller, auch ein Milliardär. Also das ist diese Klientel. Dann halt Aristokratie. Da habe ich mich schwer gewundert, dass es sowas überhaupt gibt. Es sind klerikal-aristokratische Netzwerke, da habe ich allerdings auch ein paar Bürgerliche reingepackt, wie Frau Kopetri zum Beispiel. Die ist allerdings mit einem Pastor verheiratet, vielleicht gilt das ja auch. Zumindest, da gehe ich erstmal ein auf Beatrix Herzogin von Oldenburg. Beatrix Herzogin von Oldenburg ist jetzt Beatrix von Storch, die sitzt im Europäischen Parlament und die AfD ist ja der Fraktion der konservativen Reformisten beigetreten. Das ist die drittgrößte Fraktion im Europäischen Parlament und Beatrix von Storch hat da die Position, sie koordiniert alle Themen, die irgendwie mit Geschlechterfragen zu tun haben, von der drittgrößten Fraktion des Europäischen Parlaments. Also alle Sachen gehen da über ihren Schreibtisch und das ist halt sie hat da wirklich eine machtvolle Position. Sie hat damals den Göttinger Arbeitskreis mitgegründet. Das war ein Arbeitskreis von ehemals Adligen, also von Nachfahren vom Hochadel, die nach der Wiedervereinigung die Güter zurückhaben wollten von ihren Vorfahren. Also in der DDR war halt waren das ostelbische Junkertum, das waren halt das war quasi ein Machtzentrum immer in Deutschland, bis in die Weimarer Republik hinein war das ein Machtzentrum. Da saßen halt die ganzen Großgrundbesitzer und der Adel, die gleichzeitig auch die ganzen Offiziere gestellt haben, das war halt ein Machtzentrum. Und nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde das alles verstaatlicht von der Sowjetunion und die Familien wurden zerschlagen und vertrieben. Und nach der Wiedervereinigung wollten dann eben diese Kreise, wie zum Beispiel der Göttinger Arbeitskreis, die Großgrundbesitzer zurückhaben. Das hat allerdings nicht geklappt und daraufhin wurde dann 2005 von Beatrix von Storch und Sven von Storch die zivile Koalition gegründet, die jetzt ein Machtnetzwerk innerhalb der AfD ist. Beatrix Herzogin von Oldenburg, die kommt tatsächlich aus dem Hochadel, das heißt, sie hat einen Cousin, der heißt Philipp von Preußen, das wäre jetzt unser Kaiser, wenn wir nicht eine Demokratie eingeführt hätten, dann wäre er als Thronnachfolger jetzt unser Kaiser, also Philipp der 15. oder was weiß ich. Und der fordert, direkter Nachfahrer von Wilhelm II., der fordert tatsächlich auch die Wiedereinführung der Monarchie. Der hat letztens noch ein Interview gegeben. Als diese Wolf-Affäre war, meinte er, das ist doch viel zu teuer, ständig neue Präsidenten. Das wäre viel billiger und auch viel wertvoller, wenn wir direkt eine Monarchie wieder einführen. Er hat sich nicht selbst ins Spiel gebracht, aber das würde dann gut passen. Und er hat dann mit Beatrix von Storch zusammen den Marsch für das Leben mit vorbereitet, also beim jetzigen Marsch für das Leben waren glaube ich 4.000 Leute in Berlin. Das ist ein großer Anti-Abtreibungs-Marsch, der wird auch jedes Jahr größer und es gab zum Vorspann und da ist Beatrix von Storch zusammen mit ihrem Cousin Philipp von Preußen aufgetreten. Philipp von Preußen ist auch Pastor, also der ist da als Pastor aufgetreten. Sie hat noch einen zweiten Cousin, Paul von Oldenburg, der ist sogar erster Grad, Cousin Philipp von Preußen zweiter Grad, Paul von Oldenburg ist erster Grad, der sitzt auch in Brüssel und der vertritt in Brüssel die Gesellschaft zum Schutz von Familie, Tradition und Privateigentum. Das ist halt eine internationale Organisation, die kommt aus Brasilien, die wurde damals gegründet gegen den Linkskatholizismus, das ist eine rechtskatholische Organisation, die auch immer munter mit allen möglichen Diktatoren zusammengearbeitet hat in Lateinamerika. Und die Familie zum Schutz, Gesellschaft zum Schutz von Familie, Tradition und Privateigentum, die sind extrem gegen Gleichheit. Und zwar auf allen Ebenen. Gegen Gleichheit von Frau und Mann, gegen Gleichheit von Heterosexualität und Homosexualität, gegen natürlich auch vor allen Dingen gegen Gleichheit, gegen soziale Gleichheit. Sie treten auch, also sagen auch sowas wie, heute erfordert die Political Correctness, dass man der Demokratie, der Monarchie den Vorzug geben muss. Das bedauern die halt. Die fordern nicht einen Rückschritt in die 50er Jahre, auch nicht, die wollen auch nicht zurück ins 19. Jahrhundert, sondern die wollen zurück ins Mittelalter, weil da war die katholische Hierarchie noch gegeben und seitdem ist nur noch Dekadenz angesagt und so weiter. Und die organisieren zum Teil eben auch diese Demo für alle mit in Stuttgart, zum Beispiel der Matthias von Gernsdorf, auch wieder von, ne? Also es ist tatsächlich alles Hochadel oder größerer Adel, der hat ganz lange, wurde er nicht ernst genommen, weil er immer auch gegen die Bravo gehetzt hat. Die Bravo ist halt Teufelswerk, also die Jugendzeitschrift Bravo. Und jetzt mit der Demo für alle haben die plötzlich Aufwind, ne? Wo dann gegen die Frühsexualisierung an Schulen gewettert wird. Ein weiteres Zitat noch, wer Ungleichheit hasst Gott, das ist halt so die Parole. Und Beatrix von Storch und Paul von Oldenburg, wenn man das bei Facebook zum Beispiel verfolgt, die schreiben sich gegenseitig immer Postings und unterstützen sich gegen den linken Pöbel und so und die arbeiten da tatsächlich zusammen. Also wenn man gucken will, was sind eigentlich die Ideen von Beatrix von Storch, dann guckt man bei Facebook. Sie hat jetzt gerade auch sich geäußert zu der Demo in Köln, diese Godesa, diese, wie heißen die noch, Hobisa heißen, glaube ich, Hooligans gegen Salafisten. Da sind auch einige AfDler mitgelaufen und Beatrix von Storch hat jetzt gesagt, nur weil Hooligans gegen Salafisten sind, darf er heute nicht mehr gegen Salafisten sein, Fragezeichen. Also auch da gibt es Sympathien und die Kommentare sind auch sprechen für sich. Gut, zivile Koalition, das ist die zivile Koalition arbeitet ähnlich wie Netzwerke aus den Vereinigten Staaten schon seit langem arbeiten. Und zwar mit einer ganzen Reihe von Internetauftritten. Zum einen ist da eben ihre Online-Zeitung Freie Welt. Dann haben die eine Seite, die heißt Abgeordnetencheck. Inzwischen gibt es auch EU-Check oder Europa-Check. Das sind Seiten, wo Politiker in Gut und Böse eingeteilt werden und wo so Eingabemasken sind, wo man dann direkt an Politiker Mails schreiben kann. Also das heißt, die arbeiten mit Massenmails. Die haben seit 2006 arbeiten die auch mit einem professionellen Adressenhändler zusammen, rechtspopulistischen Adressenhändler, hatten von Anfang an 50.000 zielgenaue konservative Adressen. Und bei spam.de, das ist so eine Seite im Internet, wo man halt Spam-Mails mitteilen kann, da taucht zivile Koalition immer wieder auf in Abständen, weil die mit Massenmails arbeiten, mit Spam-Mails arbeiten und aber auch mit einer ganzen Reihe von Auftritten. Zum Beispiel Bürgerwille direkte Demokratie. Da macht Vera Lengsfeld mit, die ehemals zur DDR stammende Bürgerrechtsbewegte, die halt von den Grünen dann zur CDU gegangen ist und jetzt mit der AfD sympathisiert. Dieser Bürgerwille direkte Demokratie, die wollen genau das umsetzen, was eben Henkel fordert, nämlich Abbau des parlamentarischen Systems. Und das passt natürlich auch wiederum ganz gut zusammen. Auf der einen Seite die Ideen von Henkel, verbunden mit aristokratischen Vorstellungen, die ja auch diesen Parteiendemokratie, können sie auch nicht viel mit anfangen. Also das, da passt es halt sehr gut zusammen. Auch auf der freien Welt, auf der Seite, gibt es eben auch Hayek-Club, ne, wo dann auch für Hayek, für die Ideen von Hayek geworben wird. Familienschutz.de ist eine weitere Seite von der zivilen Koalition. Familienschutz.de, die sind halt zuständig für diese ganzen antifeministischen und homophoben, heteronormativen Bewegungen. Das ist von Hedwig von Beverförde, die hat auch ständig geheiratet, das ist auch, kommt auch aus dem Hochadel. Und Demo für alle, das ist, es sind jetzt ja diese Demonstrationen in Stuttgart, das läuft auch über die zivile Koalition, also das Impressum ist gemeldet auf Sven von Storch, auf dem Ehemann von Beatrix von Storch. Und Hedwig von Beverförde hat das mit aufgebaut. Demo für alle, der Begriff kommt aus Frankreich. Da gab es diese Gesetzesinitiative der Sozialistischen Partei in Frankreich. Familie für alle hieß das, wo auch Schwulen und Lesben gestattet werden sollte, Kinder zu adoptieren. Und dagegen gab es dann ja diese riesengroßen Demonstrationen mit weit über 100.000 Leuten. Extrem homophob, mit ganz vielen Rechten dabei, also so eine Mischung aus Klerikalen und extrem Rechten, Front National und so weiter. Und diese Demonstrationen nannten sich in Frankreich Demo für alle und das Konzept wurde übernommen jetzt in Stuttgart, da ist es auch Demo für alle. Bei der letzten Demo für alle, letzte Woche, hat eben auch ein Vertreter aus Frankreich gesprochen. Die Zivile Koalition, Beatrix von Storch, Hedwig von Beverförde, die haben schon im letzten Jahr aktiv gekämpft gegen reproduktive Rechte, also gegen Rechte auf Selbstbestimmung, was die Reproduktion angeht. Reproduktive Rechte richtet sich eben dagegen, dass man eben in einer bestimmten Art und Weise heterosexuell sein muss, um dann halt für den Staat halt Kinder zu gebären. Dagegen richtet sich halt die Selbstbestimmung an reproduktiven Rechten. Und es gab im Europäischen Parlament einen Entschluss von 2000 oder 2002, da bin ich nicht sicher, für reproduktive Rechte, also für die Rechte auf Abtreibung und für die Rechte eben auf die sexuelle Selbstbestimmung. Der sollte jetzt erneuert werden, das war dann der sogenannte Estrela-Bericht. Erneuert werden vor allem deswegen, weil viele Staaten aus dem Osten dazugekommen sind in die Europäische Union, die halt bei den Abtreibungsrechten eher konservativ sind. Der sollte erneuert werden und dagegen ist Sturm gelaufen worden von konservativen Gruppierungen, vor allem von Beatrix von Storch und Zivile Koalition. Estrela, die Elite Estrela aus Spanien, hat zum Beispiel 80.000 Spam-Mails bekommen und auch Linke, die das auch vertreten haben, die im Europäischen Parlament sitzen, haben 40.000 E-Mails bekommen. Und der Estrela-Bericht ist dann halt auch gescheitert. Also er konnte nicht verlesen werden, wurde nicht durchgesetzt. Dann One of Us, eine weitere Initiative, europäische Initiative von Rechten, von klerikalen Gruppen. Das ist halt... Europäische Bürgerinitiative heißt, wenn man 1 Million Unterschriften sammelt in Europa, dann hat man das Recht, dass das Thema behandelt wird im Europäischen Parlament. Das ist quasi eine Petition. Und diese Petition lief darauf hinaus mit One of Us, dass Abtreibung verschärft wird, Abtreibungsrechte verschärft werden. Unter anderem ist gefordert bei One of Us, dass dann keine Entwicklungshilfe gezahlt wird vom Europäischen Parlament, wenn irgendeine der Gruppen, die von dieser Entwicklungshilfe profitieren könnte, sich halt für Abtreibungsrechte einsetzt. Also das ist eine Forderung. Und eben Demo für alle. Also das sind halt die Kämpfe von dieser Gruppierung Zivile Koalition, die eben sehr stark ist in der AfD. Gut, ich komme jetzt nochmal ganz aktuell auf Sachsen. In Sachsen und Brandenburg und Thüringen kann man jetzt sehen, wie die AfD tatsächlich vor Ort aufgestellt ist, weil die jetzt da Landesprogramme entwickelt hat. Und die Frauke Petri hat in einem Interview mit der Jungen Freiheit, also Junge Freiheit ist quasi das Parteiblatt der AfD und nicht der rechte Rand der AfD, sondern eher so die realpolitische Zeitung der AfD, wobei die Junge Freiheit eine Scharnierfunktion hat zwischen Konservativen und Rechtsextremen. Position. Die Frau Kapilti hat ein Interview gegeben an die Junge Freiheit, über eine Stunde ging das, wo sie gesagt hat, die AfD ist nicht mehr die Anti-Euro-Partei in erster Linie, zumindest nicht in Sachsen, sondern in Sachsen ist die AfD die Partei der Familie. Und Familienpolitik, das darf man heute wieder sagen, ist Bevölkerungspolitik. Ja, das heißt, die AfD ist quasi die Partei der Bevölkerungspolitik. Sie stellen sich gerne so dar, als wären sie familienfreundlich. Das sagen sie immer wieder. Tatsächlich sind sie aber nicht familienfreundlich, sondern sind familienfeindlich. Sie wollen halt nur eine Familienpolitik für eine ganz eingeschränkte, normative Familie. Ja, sie sind zum Beispiel bei ausländischen Familien, hört die Familienfreundlichkeit auf. Sie sind zum Beispiel gegen Familiennachzug und gegen Kindergeld für Nichtdeutsche. Dann ist Familie auch ganz eindeutig biologistisch heterosexuell definiert. Familie bedeutet Vater, Mutter, Kind und nicht irgendwie Regenbogenfamilie, Vater, Vater, Kind oder was weiß ich, was es da mal alles gibt. Also auf gar keinen Fall, sondern Familie ist biologistisch heterosexuell. Sie sind auch zum Beispiel, was Alleinerziehende angeht, das ist auch nicht ihre Gruppierung Alleinerziehende, sondern sie sagen, sie sind für die funktionierende Familie da, ne? Funktionierende Familie im Sinne von Vater, Mutter, Kind. Und das zeigt sich auch beim Zweiklassenwahlrecht, was sie, beim Zweiklassenfamilienwahlrecht, was sie halt fordern. Zweiklassenfamilienwahlrecht deswegen, also sie fordern halt ein Familienwahlrecht, wo halt Vater und Mutter für jedes Kind zwei Stimmen haben. Ne? Also die zwei Stimmen deswegen wahrscheinlich, weil Vater und Mutter sich sonst zerstreiten, wenn jeder nur eine, wenn die insgesamt nur eine Stimme haben, deswegen zwei Stimmen. Also bei einer Familie mit zwei Kindern hätte die Familie sechs Stimmen. Also der Vater hat für sich eine Stimme, für das Kind eine Stimme, für jedes Kind eine Stimme, das wären dann halt drei. Und bei der Mutter genauso, für sich eine Stimme und für die beiden Kinder auch jeweils eine Stimme. Sechs Stimmen. Bei Alleinerziehenden soll es anders sein, da gibt es eben nur eine Stimme. Das heißt, die Kinder von der Alleinerziehenden hätten quasi nur eine Stimme und werden da benachteiligt. Das, dieses Familienwahlrecht, das fordern die nicht, weil die eben sich jugendfreundlich darstellen, sondern im Gegenteil, die sind halt gegen das Wahlrecht für 16-Jährige und sagen, die Jugendlichen sollen erst ab 18 wählen, weil sie dann überhaupt erst reif sind. Gleichzeitig fordern sie auch Familienwahlrecht, was dann wahrgenommen wird von den Eltern. Sie sind auch sehr unsozial. Also das heißt, sie stellen sich da als Partei für die Familie, also für die besser verdienende Familie. Das zeigt sich beim Familiensplitting. Familiensplitting ist, also es gibt momentan das Ehegattensplitting, das heißt, es wird so getan, als würden der Ehemann und die Ehefrau ein gemeinsames Einkommen haben. Das wird dann durch zwei geteilt und dadurch ist das halt steuerrechtlich, kommt man besser weg. Und da fordern die, dass das Eheglatten-Splitting bleibt, aber es soll ergänzt werden durch ein Familiensplitting. Und das heißt, es wird so getan, als gäbe es ein Familieneinkommen. Wenn da also eine sechsköpfige Familie ist, Vater, Mutter und vier Kinder, dann wird das gesamte Einkommen durch sechs geteilt und dadurch werden dann sehr viel weniger Steuern gezahlt. So, das ist halt sozial extrem ungerecht, das ist auch unlogisch, weil es wird ja so getan, als würden die Kinder selber Geld verdienen. Aber bei Familien, wo die Eltern wenig Einkommen haben, also da können ja die Kinder nichts dafür, ne? Und die würden dann trotzdem weniger kriegen. So, das ist halt, die reichen Familien würden davon profitieren. Die ärmeren Familien würden da benachteiligt sein, vor allem, weil eben Steuern fehlen würden. Und gleichzeitig tritt die AfD ja auf als die Sparerpartei. Ja, wir müssen halt sparen, wir dürfen keine Schulden machen. Das heißt, das würde automatisch dann zu einer Benachteiligung führen von ärmeren Familien. Also ein besseres Modell wäre da dann eben, dass das Kindergeld erhöht wird oder eben, dass es pro Kind 500 Euro gibt. Das ist eine sozial gerechtere Maßnahme. Dann fordern sie das Kinderrentenmodell. Das ist eine Idee aus den 50er Jahren vom Verband der Deutschen, vom Verband der katholischen Unternehmer. Und zwar haben wir jetzt das Altersrentenmodell. Das ist auch eine Idee von dem Verband der katholischen Unternehmer. Das wurde damals umgesetzt. Die haben aber beides gefordert. Die wollten damals ein Kinderrentenmodell und ein Altersrentenmodell. Dagegen gab es dann die Überlegung, wir haben ein einheitliches Kindergeld und wir haben einheitliches Altengeld. Ne? Weil wer aus dem Produktionsprozess ausscheidet, der kriegt halt, alle kriegen das gleiche Geld, so ähnlich wie beim Kindergeld. Umgesetzt wurde das Altersrentenmodell, also die Rente ist abhängig davon, wie viel Geld man verdient hat und wie lange man gearbeitet hat, das wird dann verrechnet. Wer sein Leben lang viel Geld verdient hat, der kriegt dann auch eine gute Rente. Und das wollen die eben auch jetzt einführen. Bei den Kindern, also Kinder halt von gut verdienenden Eltern, sollen halt ein höheres Kindergeld kriegen. Und Kinder, die halt ärmere Eltern haben, die sollen dann halt weniger Kindergeld kriegen, Kinderrentenmodell. Und das soll dann noch zurückgezahlt werden später, weil es ist ja ein Rentenmodell, das heißt, es gibt eine eigene Kasse, das muss ich selber tragen. Und das heißt, ab dem 35. Lebensjahr muss man halt einzahlen in diese Rentenkasse. Dann nochmal abhängig von der Anzahl der Kinder. Wenn man halt mehrere Kinder hat, muss man nicht zurückbezahlen. Wenn man keine Kinder hat, muss man das Doppelte zurückzahlen. Also auch da sind die halt nicht familienfreundlich, sondern auch wiederum nur familienfreundlich für eine bestimmte Klientel. Ansonsten familienfeindlich. Ähnlich auch hier in Stuttgart, nicht hier in Stuttgart, hier in Baden-Württemberg in Stuttgart, wird halt wird gesagt, Erziehungsrecht ist Elternrecht. Wir wollen halt, die Schulen haben viel zu viel zu sagen, der Staat hat viel zu viel zu sagen. Wir wollen das Erziehungsrecht wieder den Eltern geben. Das gilt allerdings dann auch wiederum nur für eine bestimmte Klientel, nämlich für die bürgerlichen, gut verdienenden Eltern. Ansonsten sind die halt für mehr Disziplinierung an Schulen. Wie das halt aussehen kann, mehr Disziplinierung an Schulen, das steht nicht in den Wahlprogrammen, aber es ist halt durchgesickert. Bei Onon Austria, die haben das halt getwittert, sind halt die internen Papiere in die Öffentlichkeit gedrungen und mehr Disziplinierung an Schulen soll halt gekoppelt werden an, daran, dass ein Leitmodell entwickelt wird von Polizisten, Sozialarbeitern und so weiter, Lehrern, die dann ein Leitmodell für Jugendliche entwickeln, gegen das dann die Jugendlichen auf gar keinen Fall verstoßen dürfen. Wenn die Jugendlichen dagegen verstoßen, dann werden die halt vom Unterricht suspendiert und werden halt zu Benimmkursen verdonnert. Das heißt, sie müssen halt an Benimmkursen teilnehmen. Diese Benimmkurse sind Dienstleistungen vom Staat, die dann halt bezahlt werden müssen von den Eltern. Wenn die Eltern das nicht bezahlen können, Hartz IV oder Geringverdiener, dann müssen die halt Zwangsarbeit leisten an Schulen. Ja, das ist halt Kinder, die in den Benimmkursen immer noch renitent auftreten, die dann immer noch nicht parieren, die es immer noch nicht geblickt haben, die kriegen eine Verwarnung und nach der zweiten Verwarnung kriegen die bis zu 4 Wochen Jugendarrest. Das ist halt Kernforderung der AG Familie, Bildung, Hochschule, Wissenschaft, von unter anderem auch unterschrieben von Frauke Petri und die, von den anderen sind auch einige in den Landtag eingezogen. Das ist halt gut, das sind jetzt die ungleichzeitigen Klassenfraktionen. Ich gehe jetzt nochmal, das gehört quasi jetzt schon zum Kleinbürgertum, nationalkonservatives Kleinbürgertum. Dann mache ich noch mal weiter. Ich denke, das Kleinbürgertum, das hatte ich vorhin ja auch schon erzählt, die haben immer wieder dafür gesorgt, dass rechte Parteien gegründet wurden. Das kann ich jetzt auch überspringen. Wichtig dabei ist noch Alexander Gauland. Der war mal in der CDU Staatssekretär in Hessen und hat danach die Märkische Allgemeine rausgegeben. Das ist so die größte Zeitung in Brandenburg und ist auch Parteichef in Brandenburg. Und Gauland ist auch einer von dreien, die damals die Wahlalternative 2013 gegründet haben. Also Konrad Adam, Bernd Lucke, Alexander Gauland haben die Wahlalternative 2013 gegründet, also die Vorgängerorganisation der AfD. Kurz bevor diese Wahlalternative gegründet wurde, im September 2012, hat er einen Artikel geschrieben im Tagesspiegel, also im Juli 2012, warum sich die Deutschen mit Gewalt so schwer tun, wo er halt den Pazifismus der Deutschen beklagt und sagt, statt also immer von neuem die pazifistische Melodie zu singen, wäre es klug, eine politische zu intonieren, weil eben militärische Gewalt nicht an sich schlecht, sondern nur als falsche Politik schlecht ist. Das aber setzt voraus, dass die Deutschen wieder eine Tatsache der Weltgeschichte akzeptieren lernen, die Bismarck in seiner ersten Regierungserklärung als preußischer Ministerpräsident 1862 in die berühmten Worte fasste, nicht durch Reden und Majoritätsbeschlüsse, also Mehrheitsbeschlüsse, werden die großen Fragen der Zeit entschieden. Das ist der große Fehler von 1848, 1849 gewesen, sondern durch Eisen und Blut. Also ich habe das jetzt hier nicht aufgeführt, um den Militarismus von Gauland irgendwie deutlich zu machen, sondern vor allen Dingen deswegen, weil er sich als Bismarck-Ideologe darstellt. Also er ist halt Vertreter so eine bismarckische Außenpolitik. Und diese Rede, die ist halt sehr, das ist halt hier ganz spannend, weil Bismarck ist damals 1862 in einen Konflikt aufgetreten, einen Konflikt zwischen dem Kaiser Wilhelm I. und dem Parlament. Im Parlament saßen halt die Liberalen als Vertreter der Unternehmen und Kaiser Wilhelm I., der wollte halt einen Angriffskrieg führen und wollte deswegen halt aufrüsten und brauchte dafür Geld. Und die Unternehmen haben gesagt, wollen wir nicht, also wir wollen das Geld sparen oder keine Steuern ausgeben, also die haben sich dagegen verwahrt. Die wollten nicht diese Militarisierung des Kaisers halt unterstützen. Und dann ist Bismarck aufgetreten und hat gesagt, wenn es da einen Streit gibt, dann hat der Souverän das Recht. Ne? Und hat sich dann eben mit dieser berüchtigten Rede eben, hat er sich auf Eisen und Blut bezogen. Eisen heißt militärische Aufrüstung und Blut eben der Adel oder Gene, würde man heute sagen. Tatsächlich wurde dann das Parlament aufgelöst, das ist halt ganz spannend, und die Liberalen hatten quasi nichts mehr zu sagen. Und einige von den Liberalen haben sich dann gedacht, okay, wir müssen uns jetzt dem Adel auch anschließen. Wir können nicht einfach nur die Unternehmer vertreten, sondern der Adel ist in Deutschland immer noch ein Machtfaktor. Wir müssen halt auch die Interessen des Adels vertreten, und daraus sind dann die Nationalliberalen entstanden. Die Nationalliberalen, das ist eine Ideologie, die gibt es heute eigentlich kaum noch, also die hat zumindest keine parteipolitisch relevante Vertretung seit den 30er Jahren. Es gab immer so einen rechten Rand in der FDP, die Nationalliberale aufgetreten sind. Und nationalliberal heißt liberal im Sinne halt von wirtschaftlicher Freiheit und national im Sinne halt von so einem antidemokratischen Nationalismus. So, und dieser Nationalliberalen, also ich denke halt, das könnte eine Ideologie der AfD werden, zumindest versteht sich halt Alexander Gauland auch als Nationalliberaler. Bei den Landtagswahlen also ich habe jetzt Frau Petri, hatte ich schon den Gauland Brandenburg. In Thüringen ist noch ganz spannend. In Thüringen ist der Björn Höcke Landeschef. Der hat jemanden abgelöst, der noch weiter rechts stand. Wohlfahrt hieß er, das war so ein Evangelikaler, der mit der Bibel halt Politik machen wollte. Der wurde abgesetzt, weil er nicht tragbar war. Aber auch der Björn Höcke ist extrem weit rechts. Die hatten kurz vor der Erstellung des Wahlprogramms in Thüringen Dr. Scholt eingeladen. Und Dr. Scholt ist ein Rechtsextremer, der halt die historische Mission der AfD aufgezeigt hat. Und der stellt sich halt rechts von der Jungen Freiheit. Ne? Er sagt halt selber, Dieter Stein, also der Herausgeber der AfD, hat ihm neulich geschrieben, es sei wichtig, aus dem Meinungsghetto zu entkommen und daher eine Selbstradikalisierung unseres Milieus zu vermeiden. Dagegen wendet sich Scholt. Er sagt, nein, die Medien machen sowieso, was sie wollen. Wir können gar nicht aus der Selbstghettoisierung herauskommen, weil wir sind gar nicht selbstghettoisiert, sondern wir werden ghettoisiert. Deswegen wäre es halt wichtig, Klartext zu sprechen. Deswegen können wir auch ruhig rechte Parolen äußern. Das heißt, die Junge Freiheit, Dieter Stein, die treten realpolitisch auf und sagen, hier Klappe halten, nicht jetzt allzu krass auftreten. Und Scholz spricht dann von Selbstkastration. Und so ähnlich tritt eben doch der Björn Höcke auf. Björn Höcke ist da halt, der gibt ohne weiteres rechtsextremen Zeitungen Interviews und benutzt auch eine entsprechende Sprache, wo er von der Dekadenz der Deutschen spricht und nicht von der Deutschen, sondern der Dekadenz halt der herrschenden Klasse, herrschenden Politklasse und so weiter. Ähnlichen Konflikt hat es letztens gegeben, da war auch der Gauland involviert, und zwar hat Hans-Olaf Henkel, Bernd Lucke, hier der Bernd Kölmel aus Baden-Württemberg und Stabatti, die haben im Europäischen Parlament sich für Sanktionen ausgesprochen gegen Russland und haben damit gegen Parteitagsbeschluss verstoßen. Parteitagsbeschluss war gegen Sanktionen. Und Gauland hat dann damit gedroht, dass er aus der Partei austritt, weil das ganz klar ein Verstoß war. Und Jürgen Elsässer, ein ehemals Linker, der jetzt aber sehr weit rechts steht, der hat vom Verrat gesprochen, Verrat von Lucke an der Partei, und hat sich dann mit Dieter Stein in der Jungen Freiheit auch massiv gefetzt, wo Dieter Stein wieder realpolitisch aufgetreten ist und gesagt hat, das können wir uns halt nicht leisten. Ja, ich bin jetzt gleich auch durch. Nur noch mal ein Textbeispiel von Björn Höcke, da gibt es aber einige. Der spricht zum Beispiel von einer demografischen Katastrophe, in die wir rein katapultiert werden. Um dieser fürchterlichen Entwicklung Einhalt zu gebieten, proklamieren wir im Gegensatz zu allen etablierten Parteien ein klares Ja zur klassischen Familie und zum Kind. Jede weitere Auflösung dieser Keimzelle unseres Volkes treten wir energisch entgegen. Im Konzept des sogenannten Gender Mainstreaming, einem Sonntagskind der Dekadenz, das auf die Auflösung der natürlichen Geschlechterordnung zielt, haben wir den Kampf angesagt. Also Naturalismus, Biologismus, dieses Dekadenzgeschwafel, das kommt eben auch aus der Rassenhygiene. Das Interview wurde entsprechend halt auch in der Blauen Narzisse gegeben, also auch in einer rechten Zeitung. Gut, ich wäre jetzt soweit durch. Jetzt ist halt, ich bin auch, glaube ich, mit der Zeit schon weit drüber. Jetzt ist die Frage, ob ich noch was erzählen sollte zum Konflikt zwischen Rechten und Neoliberalen oder ob wir das jetzt erstmal dabei belassen und direkt in die Diskussion gehen. Ich könnte auch noch 10 Minuten was erzählen. Ja? Gut, dann gehe ich nochmal kurz, also ich mache das fest an. Ich mache das halt fest an einem Konflikt, und zwar durch, ist ja die AfD eingezogen ins Europäische Parlament, und da hat es vorher sehr viele Konflikte gegeben um die Frage, mit wem die jetzt zusammen in der Fraktion reingeht. Und das hat sich wiederum festgemacht daran, ob die halt mit den Tories zusammengehen, also mit der Partei von Margaret Thatcher, die damals bekannt wurde durch den Spruch "There is no alternative", es gibt keine Alternative, passt natürlich sehr gut zur Alternative für Deutschland. Es gibt keine Alternative zum Sozialabbau und zur Schlagung der Gewerkschaften. Oder ob die zusammengehen mit der UKIP, mit der United Kingdom Independence Party, die halt quasi die Rechtspopulisten in Großbritannien sind und die jetzt auch bei den Europawahlen, ich glaube, 26% bekommen, 24-26% bekommen haben. Die Rechten in der AfD wollten mit der UKIP zusammengehen und die Neoliberalen eher mit den Tories. Durchgesetzt haben sich letztlich die Neoliberalen, die sitzen jetzt in der ECR, es hat aber auch nur geklappt, weil die mit den Stimmen von Rechtspopulisten in der ECR aufgenommen wurden, weil die Tories wollten gar nicht die AfD und die PIS, also die polnische Partei, wollte auch nicht die AfD, weil die polnische Partei anti-deutsch, also gegen Deutschland eingestellt ist. Also die beiden sind eigentlich die stärksten Gruppen in der ECR, die wollten die AfD nicht, aber mit den Stimmen von rechtspopulistischen skandinavischen Parteien sind die dann halt reingewählt worden. Die Vorgeschichte: der Martin Renner war stellvertretender Sprecher des größten Landesverbandes der AfD von Nordrhein-Westfalen, der hat auch dieses Logo entworfen. Martin Renner ist an dem Tag, wo Bernd Lucke gesagt hat, wir gehen mit den Tories zusammen, ist er nach London gefahren und hat sich mit dem Nigel Farage getroffen, also mit dem Vertreter der UKIP. Also ein ganz klarer Affront gegen den Parteichef. Es war auch noch jemand da aus Mecklenburg-Vorpommern. So was Ähnliches ist später nochmal passiert. Da sind drei Landeschefs nach Österreich gefahren, haben sich mit der BZÖ getroffen, also mit einer rechtspopulistischen Partei aus Österreich. Die mussten halt alle ihren Hut nehmen. Also da hat sich Lucke durchgesetzt. Die mussten alle ihre Posten niederlegen. Martin Renner ist aber nicht ausgetreten aus der AfD, sondern hat halt weitergearbeitet und hat den Nigel Farage, also den hier, nach Köln geholt, wo dann die Junge Union, vertreten durch Tritschler, dann einen Kongress gemacht haben, wo über 300 AfDler auch daran teilgenommen haben. Das heißt, das ist ein richtiger, ist ein kleiner Aufstand gewesen gegen Lucke. Das ist Sven Tritschler. Sven Tritschler war in der FDP und hat in der FDP den Gustav-Stresemann-Club, war Präsident des Gustav-Stresemann-Clubs, und der Gustav-Stresemann war im Nationalliberaler, das heißt, das ist der nationalliberale Flügel in der FDP. Also da zeigt sich halt, dass eben die Nationalliberalen aus der FDP jetzt in der AfD Politik machen. Es hat damals dann, und Markus Pritzell, das ist halt der rechtspopulistische, die rechtspopulistische Galionsfigur in der AfD, der ist auch ins Europäische Parlament gewählt worden und saß bis vor kurzem auch im Beirat der AfD, ist jetzt allerdings nicht mehr im Beirat, warum ist unklar, ist auf jeden Fall einer der mächtigsten Gegenspieler von Bernd Lucke. Er hat auch damals kandidiert gegen Henkel, es gab halt einen Stellvertreterposten im Bundesvorstand der AfD, musste besetzt werden, und da ist Pritzell als Nobody aus Bielefeld, jemand, einen Rechtsanwalt, den kannte eigentlich vorher gar keiner. Der hat aber ganz deutlich rechtspopulistische Positionen vertreten. Der ist gegen Henkel angetreten und Hans-Olaf Henkel kennt eigentlich jeder. Der ist bei jeder Talkshow tritt er auf. War damals Chef von IBM Deutschland, Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Chef der Leibniz-Gesellschaft und so weiter. Und Prizell hat 312 Stimmen gekriegt und Henkel hat 320 Stimmen gekriegt. Das heißt, das war, oder ungefähr, also das war sehr knapp. Und das zeigt halt schon, wie mächtig eigentlich Prizell ist, der aus dem Stand quasi gegen Henkel gleichzieht. Ich kann mir gut vorstellen, wenn jetzt nochmal so eine Stichwahl wäre, würde halt Prizell sich durchsetzen. Prizell hat eine Abmahnung gekriegt vom Bundesvorstand, weil er eben da aufgetreten ist, zusammen mit der UKIP. Und daraufhin ist der Landesvorstand zurückgetreten und Dr. Hermann Behrendt wurde Sprecher der AfD Nordrhein-Westfalen. Und mit dem Behrendt hatte ich mich schon länger beschäftigt, weil der hat vor kurzem noch ein Buch geschrieben, das heißt Mandative Demokratie. Und der fordert in dem Buch, das ist Ende 2011 geschrieben worden, da fordert er die Abschaffung der parlamentarischen Demokratie. Und zwar muss die parlamentarische Demokratie... Achso, und Behrendt ist halt eher ein Vertreter der Neoliberalen und nicht ein Vertreter dieser typisch rechtspopulistischen nationalkonservativen Gruppierung. Der fordert, dass die parlamentarische Demokratie abgeschafft wird, um dann eben bestimmte Sozialmaßnahmen durchsetzen zu können. Also genau diese Schiene, die auch Henkel vertritt. Aber der Behrendt wurde halt im Gegensatz zu Henkel sehr konkret. Und zwar sagt er, ich habe jetzt nur ein paar Punkte rausgeschrieben, die parlamentarische Demokratie muss abgeschafft werden, um das Streikrecht abzuschaffen, um den Kündigungsschutz abzuschaffen, um die betriebliche Mitbestimmung einzuschränken, um die Rente mit 70 einzuführen und den Arbeitszwang für Arbeitslose einzuführen. Weil ja die Wehrpflicht gerade ausgesetzt ist, könnte das genutzt werden, um ein verpflichtendes Dienstjahr für 18-Jährige einzuführen. Die sollen dann allerdings nicht einfach nur Altenpflege machen, sondern daraus könnte ein Ordnungsdienst rekrutiert werden, der dann bei Demonstrationen eingesetzt wird. Zum Beispiel jetzt gegen die Hooligans in Köln. Kann man ja. Sie sind dann wahrscheinlich schlagen noch nicht so. Und seine Sprache ist halt auch entsprechend. Also er spricht halt direkt von Arbeitsscheuen. Das ist ein Begriff, den kenne ich eigentlich nur aus dem Nationalsozialismus. Oder eben von Migration der Falschen. Und das Buch ist eben, wie gesagt, aktuell, Dezember 2011. Und seit er allerdings jetzt Sprecher der AfD Nordrhein-Westfalen ist, will er davon nichts mehr wissen. Da sagt er halt, ich habe mich auch direkt mit ihm auseinandergesetzt und der meinte dann, ich sollte mal sein Buch genau lesen. Das heißt, mandative Demokratie eine Utopie. Ich habe ihm dann geantwortet, das heißt sogar nicht, das heißt mandative Demokratie eine Realutopie. Und deshalb, er hat das bewusst Realutopie genannt, weil er eben sukzessive auch schreibt, welche Schritte unternommen werden müssen, um eben diese mandative Demokratie umzusetzen. Zum Beispiel müsste eine Partei gegründet werden und so weiter. Ja, damit bin ich jetzt eigentlich durch und ich könnte jetzt noch... wer die Partei gewählt hat, wer Geld gegeben hat, da habe ich auch schon was zu erzählt. Es gibt eben Darlehen bisher von 1 Million Euro von einem Reeder aus Hamburg, der Klimaskeptiker ist, weil er auch seine ganzen Schiffe umrüsten muss. Und bei den Zeitungen habe ich ja eigentlich auch schon erzählt, Bild-Zeitung ist halt gegen AfD, die Partei, die Zeitung, die die AfD vor allem unterstützt, ist die Welt gewesen. Die AfD ist auch bekannt geworden über die ganzen Talkshows. Die hatten noch gar nicht den Bundesparteitag. Da waren die schon in 4 Talkshows vertreten gewesen. Ja, und Junge Freiheit im Parteiblatt. Und Facebook ist deren Kommunikationszentrum. Ne? Also die machen ganz viel bei Facebook, bei Twitter weniger. Gut, okay, aber jetzt lasse ich es und wir können halt diskutieren und vielleicht erstmal nachfragen und dann diskutieren wir.